Wir reden heute bi'idhnillahi ta'ala über eine Eigenschaft. Eine Eigenschaft von Allah subhanahu wa ta'ala. Und diese Eigenschaft ist auch eine Eigenschaft von den Propheten. Und gleichzeitig auch Eigenschaft von rechtschaffenen Männern und Frauen. Und zwar, es ist die Eigenschaft von Al-Afu wa At-Tasamuh. Eine Vergebung und Verzeihen. Aber bevor ich jetzt über diese Eigenschaft spreche, möchte ich den Vortrag mit einer Frage beginnen. Und zwar, was ist, wenn jemand dir Unrecht tut? Jemand hat mir Unrecht getan. Welche Möglichkeit habe ich überhaupt? Und wie soll ich mich verhalten, wenn jemand mir Unrecht tut? Wir haben drei Möglichkeiten und drei Punkte. Wir können eine von diesen drei suchen, je nachdem, welche Ajr und welche Stelle ich im Paradies haben möchte. Es ist normal, dass jemand vielleicht auf dieser Erde dir Unrecht tut. Das kommt auch sehr oft und so weiter. Aber wie soll ich mich verhalten? Und wenn wirklich jemand dir Unrecht getan hat, dann bist du hast eine Ehre bei Allah subhanahu wa ta'ala und diese Person ist unter deiner Hand. Du machst mit ihm, was du möchtest. Eine von diesen drei Sachen darfst du dir aussuchen. Erster Punkt, ich darf mein Recht von ihm wiederbekommen. Ich kann auf ihm Dua machen. Und meine Dua werden ohne Zweifel erhört. Daran verzweifle ich überhaupt nicht, dass mein Dua erhören wird. Und das ist mein Recht. Ich kann nie sagen, mach das nicht. Du hast das Recht, Dua auf ihn zu machen. Der Prophet ﷺ sagt, دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. Der Hadith hat Ibn Hajar al-Asqalani in Fath al-Bari erwähnt und sagte über den Sanad, Überlieferungskette, dass eine gute Überlieferungskette ist. Sagt, das ist natürlich sehr oft in vielen Überlieferungen wurde dieser Hadith genannt. Sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, den Dua, den Bittgebete von derjenigen, der du Unrecht tust, den Unrecht tust, werden erhört. Auch wenn, selbst wenn er sündiger Mensch ist, selbst wenn er sündiger Mensch ist, seine Dua werden akzeptiert und erhört. Weil seine Sünde ist für sich selber, nicht für mich. Er tut Sünde und das ist zwischen ihm und Allah subhanahu wa ta'ala. Aber ich habe ihm Unrecht getan. Ja. Wenn ihr Dua macht, dann Allah erhört seine Dua. Und darum, Muhammad s.a.w. warnte uns, sagt, ittaqu da'wat al-mudhlim. Fürchten den Mitgebeter von derjenigen, die du Unrecht tust. Ittaqu da'wat al-mudhlim, fa innaha tuhmalu ala al-ghamam. Dieses Dua von Madlum, ja, wird mit auf Völker, heißt das? Volk oder Wölke oder sowas, heißt das? Al-Ghamama, Sahab? Wolken. Werden auf Wolken erhört und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأَنصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينَ. Ja, er schwört subhanahu wa ta'ala, ich werde dich zum Sieg bringen, auch wenn es lange dauert. Es wird auf jeden Fall seine Dua erhört. Darum, Muhammad s.a.w. warnte uns, sagt, اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام يقول الله وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. Yazid bin Hatim sagt, ich habe von nichts so Angst gehabt, wie ich Angst hatte von jenigen, die ich ihm Unrecht getan habe und ich weiß, dass ihm nichts verhilft oder keiner verhilft ihm, außer Allah, und er sagt zu mir, Hasbi Allahu alaik. Allah ist meine Genüge auf dich. Darum hatte ich sehr Angst. Von diesem Punkt habe ich sehr Angst. Sa'ad bin Abi Waqas, radiyallahu anhu wa arda, viele von uns kennen Sa'ad bin Abi Waqas, radiyallahu anhu wa arda, kana mustajab al-da'wa. Der Prophet s.a.w. hat für ihn Dua gemacht. Sagte, Allahumma stajib li Sa'adin idha da'ak. O Allah, erhöre den Bittgebete von Sa'ad, wenn er Bittgebete macht. Ja, der Hadith ist bei Sahih Tirmidhi, Al-Albani rahimahullah hat das alles sahih auch eingestuft. In Zeit von Umar radiyallahu anhu wa arda. Sa'ad war Wali, der war zuständig oder Innenminister auf Kufa. Ahl Kufa, das ist in Kufa in Irak. besitzen jetzt die Schiiten diese Stadt, haben sich beschwert bei Sa'd, haben gesagt, bei Umar radiallahu anhu warda, der zweite Khalifa, haben gesagt, Sa'd tut uns Unrecht und so weiter. Umar radiallahu anhu warda, der hat jemanden geschickt zu Al-Kufa, dann hat gefragt nach Sa'd. Haben gesagt, haben alle gut über ihn geredet, außer einem Mann. Der sagte, Sa'd ist eine yani, nicht gerechte und der teilt die Ghanima und die Sachen nicht mit Gerechtigkeit. Jemand gibt er mehr und der andere gibt er viel und so weiter. Und wenn wir zu einem Rasu mit Jayish gehen, also zu einem Krieg oder sowas, er kommt selber nicht mit uns und so weiter. Und Sa'd ist sauer geworden, weil diese Person hat Unrecht getan und er hat gelogen. Und das ist sein Recht. Und das ist Recht von jedem Mensch. Wenn dir jemand Unrecht getan hat, gegen ihn Dua zu sprechen. Und wenn du Dua machst, Wallahi, Allah wird deine Dua erhören. Ohne Zweifel. Dann sagte Sa'd, Allahumma in kana abduka hada qama maqama sum'atin wa riya fa'atil fi umrih wa adim faqrah wa arridhu lil fitam. Allahu Akbar. Er sagte, oh Allah, wenn diese Diener, deine Diener, das ausgesprochen hat, um Augendienerei zu machen, und er hat das diese Recht nicht, ja, und er hat gelogen und so weiter, dann lass ihm lange leben und lass ihm in Armut leben und gib ihm viele Versuchungen, Fittern und so weiter. Es wird überliefert, dieses Mann hat lange gelebt, bis er yani, seine diese Augenbrauen yani, Ausfall hatte, ja, dass er so lange gelebt hat. Und er hat immer auf der Straße den Frauen angemacht. Obwohl er lang war, ins alter Mann war. Dann haben gesagt, oder immer wenn ihm gewarnt haben, haben gesagt, fürchte Allah subhanahu wa ta'ala, sagte, lasst mich in Ruhe, ich bin ein alter Mann geworden und den Dua von Sa'd hat mich getroffen. Darum, die Salihin, die rechtschaffenen Männer, hatten Angst gehabt, jemandem Unrecht zu tun. Und das ist die erste Lösung, wenn wir, oder wenn jemand uns Unrecht tut, wir können Dua machen und Allah subhanahu wa ta'ala wird unsere Dua erhöhen ohne Zweifel. Und er wird ihn bestrafen in Dunya, wenn natürlich diese Person dir Unrecht getan hat. Es wird überliefert, ein Mann hat einen anderen Mann gesehen, getroffen auf der Straße und er hat seinen Arm verloren von Schulter. Ja? Und er läuft, er sagt, jeder, der mich gesehen hat, soll den Bittgebeter von den, also der soll nicht Unrecht tun. Jeder, der mich sieht und mich gesehen hat, er soll keinem Unrecht tun. Dann sagte jemand zu ihm, sagte, was ist los mit dir? Er sagte, ich habe einmal einen Fischer gesehen. Der hat einen großen Fisch festgenommen. Und er war sich am Bewegen, hat es mir gefallen. Dann habe ich gesagt, gib es mir dieses Fisch. Dann sagte er, nein, ich verkaufe das, damit ich Essen von meinen Kindern und so weiter kaufe. Dann habe ich ihm gehauen und mit Gewalt dieses Fisch genommen. Bevor dieser Fisch stirbt, ich habe ihn getragen in meine Hand, bevor es stirbt unterwegs, er hat mich gebissen von meinen Fingern. Und ich habe eine große Schmerzen bekommen. Dieser Fisch ist gestorben, wo ich zu Hause angekommen bin, habe ich an der Seite gelegt und war ich mit den Schmerzen beschäftigt. Ich habe, dass ich diesen Abend nicht schlafen könnte. Meine Finger hat sich entzündet, bin morgen zum Arzt gegangen, haben gesagt, dieses Finger muss geschnitten werden und abgehackt werden. Ansonsten, wer zu deiner Hand kommen, dann müssen wir deine Hand schneiden. Dann sagte, okay, ich habe gesagt, schneidet ab. Abgeschnitten, nach ein paar Tagen habe ich den Schmerzen in meiner Hand bekommen. Bin ich wieder zum Arzt gegangen, haben gesagt, der Hand muss geschnitten werden. Ansonsten kommt es weiter zu dem Körper. Nach ein paar Tagen habe ich Schmerzen in meinem Arm gehabt, bis mir gesagt wurde, ich soll von den Schultern komplett schneiden, ansonsten geht es zum Herz und dann sterbe ich. Und wo die Menschen mich gesehen haben, was es mit mir passiert ist, habe ich erklärt, dann haben gesagt, warum bist du nicht von Anfang an bei den Schmerzen zu dieser Person gegangen und sich entschuldigt bei dieser Person? Geh zu ihm und bete um Entschuldigung. Wallahi, ansonsten wird diese Schmerzen zu deinem ganzen Körper gehen und du werdest sterben. Sagte ich, bin wie verrückt ausgegangen, um diese Person zu finden. Ich habe gesucht, bis ich ihn gefunden habe. Habe ich mich sofort auf seinen Fuß hingelegt und angefangen, seinen Fuß zu küssen und weinen. Bei Allah, vergib mir. Bei Allah, vergib mir. Siehst du nicht, was mit mir passiert ist? Dann sagte er, wer bist du überhaupt? Sagte, ich bin diese Person, der von dir einen Fisch mit Gewalt genommen hat. Dann sagte er, wo er mich gesehen hat, dass ich einen Arm verloren habe, er hat auch angefangen zu heulen und zu weinen. Sagte, bei Allah, ich habe dir vergeben. Dann sagte er, sag mir bitte, was hast du überhaupt gesagt? Hast du eine Dua ausgesprochen, wo ich von dir Fisch genommen habe? Sagte er, ja. Ich habe gesagt, Allahumma inna hadha taqawwa ala da'fi, Allahumma fa'alini fihi qudratak. Allahu Akbar. Sagte, ich habe gesagt, unsinngemäße Bedeutung, O Allah, dieser Mann unterdrückte mich, indem er meine Schwäche ausnutzt, so beweise ihm deine Allmacht. Das ist eine gewaltige Dua. Allah ist gerecht, subhanahu wa ta'ala. Darum, sag nicht, was könnte überhaupt passieren, jemand, der praktiziert nicht. Der praktiziert nicht für sich selber, aber wenn ich Unrecht tue, dann hat er das Recht, Dua auszusprechen gegen mich und Allah wird seine Dua erhören, ohne Zweifel. Sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in einem Hadith, in Sahih al-Jami', Sheikh al-Albani, der hat das auch als Sahih eingestuft, sagte, Thalath da'awat mustajabat. Drei Bittgebete werden erhört. In einem Überlieferung sagte, da'awat as-sa'im, derjenige, der fastet, seine Dua werden erhört. Wa da'awat al-mazlum, derjenige, der du den Unrecht tust, seine Bittgebete werden erhört. Wa da'awat al-musafir, derjenige, der auf der Reise ist. In einer anderen Überlieferung sagte sallallahu alaihi wa sallam, thalath da'awat mustajabat la shakka fihim. Drei Bittgebete werden erhört, daran gibt es keine Zweifel. Dann erste Dua hat er gesagt, Dua al-Madlum. So, das ist einfach dran zu denken und sich davon yani fernhalten, jemandem Unrecht zu tun. Und man soll nicht sagen, ach, was, wer soll seine Dua erhört oder sowas, wer erhört überhaupt seine Dua? Diese Person betet noch nicht mal richtig und diese Person hat keine Bart und so weiter. Nein, Allah subhanahu wa ta'ala erhört seine Gebet. Seine Sünde ist für sich selber. Aber er hat ein Recht bei dir und er muss es zurückbekommen. Was ist die Lösung, wenn ich jemandem Unrecht getan habe? Einfach, ach, ich gehe und sei demütig und geh und bitte um Verzeihung. Bevor es dir was passiert, bevor er auf dich Dua macht, bevor dir eine Katastrophe passiert und bevor du das auch Yawm al-Qiyamah mit deinen Taten, mit Hasanat bezahlst. Und der Shaitan soll dir nicht kommen sagen, ach, du gehst zu ihm und betest um Vergebung und Verzeihung. Ach, wer bist du überhaupt? Und wer ist diese Person? Allah hat subhanahu wa ta'ala uns alle erschaffen. Eine ist groß, eine andere klein, eine ist dick, eine dünn. Und wir sind alle Menschen. Wir essen das gleiche Essen und wir gehen alle auf Toilette. Warum soll ich mich jetzt hochmütig machen und sagen, ja, warum soll ich mich entschuldigen bei dieser Person, obwohl ich ihn ungerecht getan habe? Wie gesagt, liebe Geschwister, wenn jemand mir Unrecht getan hat, dann habe ich das Fall, entweder auf ihn, gegen ihn Dua zu machen. Das ist die erste Lösung. Aber es gibt natürlich eine andere Lösung, ist noch besser und viel Ajr daran ist, bi'idhnillahi ta'ala. Achten wir darauf. Wallahi, wenn du jemanden Unrecht getan hast, befreie dich davon heute, bevor es zu spät wird. Weil Yawm al-Qiyamah, der hat nicht mal Zeit, in dein Gesicht zu gucken. Du kannst nicht dich bei ihm entschuldigen. In diesem Tag, wie Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt, Yawma yafirru al-mar'u min akhi wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nu yughni. Am Tag, da die Menschen flieht von seinem Bruder und seiner Mutter und seinem Vater und seine Gefährten und seine Söhne. Jeder Mann von ihnen wird an jedem Tag oder in diesem Tag eine Angelegenheit haben, die ihn beschäftigt. Er flieht von seiner Mutter, seinem Vater. Würdest du in diesem Tag hinter ihm laufen und sagen, ja, komm, vergib mir und so weiter? Nein. Heute vergib ich nicht meine Mutter, meinen Vater vergib ich nicht, meine Kinder vergib ich nicht. Ich suche bei meinem Vater, bei meiner Mutter, wer mir Unrecht getan hat. Ich möchte mich retten. Ja, die Propheten sagen, Nafsi, Nafsi. Was sind wir überhaupt? Die Propheten sagen, ich möchte gerettet werden. Außer Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. So, was bin ich überhaupt? Oder was ist diese Person, die mir da in dieser Zeit vergibt? So, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt in einem authentischen Hadith bei Sahih Bukhari, sagt, man kanat indahu mazlamatun li akhihi falyatahallal minha. In einer Überlieferung, falyatahallal minha al-yawm. Wer jemandem Unrecht getan hat, er soll sich davon heute befreien, bevor einen Tag kommt, der weder Dinar oder Dirham helfen wird, weder Geld oder Sand helfen wird. In diesem Tag entweder wird von deinen guten Taten weggenommen oder du bekommst den schlechten Taten von diesen Menschen. Das Kapitel Yawm al-Qiyamah, Geld, ist Hasanat. Geld nicht mehr. Keine Geld, keine Euro, keine Dollar und gar nichts. Da bezahlt man nur mit Hasanat oder Sayyiat. Darum sollte man sich auf jeden Fall davon fernhalten, jemandem Unrecht zu tun. Das ist natürlich dein erstes Recht. Dein Recht ist, gegen ihn Dua zu machen, ihm anzuzeigen. Oder ihm genauso hauen, wie er dich gehauen hat und so weiter. Genau das gleiche Unrecht, was er getan hat, genau das gleiche darfst du machen. Das ist dein Recht und kann niemanden nicht verhindern. Aber es gibt doch eine andere Lösung, der besser als die erste ist. Bei der ersten, du hast dein Recht bekommen auf dieser Erde und du hast ihm angezeigt oder du hast Dua gegen ihn ausgesprochen und so weiter. Er hat seine Strafe bekommen auf dieser Erde. Aber du hast nichts mehr. Du kannst nicht Yawm al-Qiyamah kommen und sagen, ja, der hat mir Unrecht getan. Nein, es ist vorbei. Darum nutze, lass diese erste, das ist dein Recht. Und du hast das Wahl, das zu suchen. Wenn dir die Unrecht getan hat, wie Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu gemacht hat. Wie andere Sahaben auch gemacht haben. Aber es gibt andere Sahaben, die eine bessere Lösung gesucht haben. Der zweite Lösung ist, dass man gegen ihn auf dieser Erde keine Dua macht und keine Anzeige und sein Recht nicht auf dieser Erde will, sondern ich möchte mein Recht Yawm al-Qiyamah bekommen. Ohne Zweifel werdest du das bekommen. Daran musst du gar nicht sich Gedanken machen und so weiter. Du werdest das Yawm al-Qiyamah bekommen. Yawm al-Qiyamah, Allah ist der Rechter subhanahu wa ta'ala. Und da gibt es Zeugnis. Nicht diesen Leuten, die man heutzutage verkauft und bringt zum Gericht und so weiter, sagt, Wallah, ich habe mit meinen eigenen Augen gesehen, obwohl er nicht gesehen hat. Da werden deine Körperteile Zeuge sein. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Am Tag, da ihre Zungen und ihre Hände und ihre Füße gegen sie Zeugnis ablegen werden über das, was sie tun befehlten. Und sagte subhanahu wa ta'ala in einer anderen Surah Fussilat, hatta idha ma ja'uha shahida alayhim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun wa qalu li juludihim lima shahidtum alayna qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay'in wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilayhi turja'un. Sagte, also die werden sagen, nach sie den Körperteil Zeugens und so weiter ablegen, sie werden sagen zu ihren heute, warum habt ihr gegen uns Zeugnis abgelegt? Sie sagen, Allah, der alles reden lässt, hat uns reden lassen. Subhanahu wa ta'ala. Und wenn jemand dir Unrecht getan hat oder diese Person, die ihm Unrecht getan wurde, der ist der glücklichste Mensch Yawm al-Qiyamah. Stell dir vor, du bekommst Hasanat, die du nicht gemacht hast. Du siehst gute Werke in deinem Buch, die du dafür sich nicht angestrengt hast und so weiter. Jemand anderer lästert über dich, wird auf dich, für dich gut geschrieben. Alles für dich gut geschrieben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, man amila salihan falinafsih, wa man asa'a fa'alayha, wa ma rabbuka bi dhallami lil'abid. Wer rechtschaffen handelt, der tut es zu seinem eigenen Vorteil. Und wer Böses tut, der tut es zu seinem eigenen Nachteil. Und dein Herr ist keiner, der den Dienern Unrecht zufügt. Subhanahu wa ta'ala adil. In diesem Tag werden die Menschen, jemand, der Unrecht getan hat, er wird mit seinen guten Taten das bezahlen. Stell dir vor, jemand hat dir Unrecht getan. Und du hast ihm vergeben auf dieser Erde. Also ich meine, du hast gesagt, okay, ich mache gegen dich keine Dua oder sowas. Oder du wusstest gar nicht, dass diese Person dir Unrecht getan hat. Yawm al-Qiyamah bekommst du deine Rechte. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt in einem authentischen Hadith, أَتَدْرُونَ مَنِ الْمُفْلِسِ أَوْ مَا الْمُفْلِسِ in einer Überlieferung. Wisst ihr überhaupt, wer pleite ist oder gar nichts hat? Haben gesagt, derjenige, der weder Dinar oder Dirham hat. Der gar nichts hat. Kein Geld und gar nichts hat. Der ist derjenige, der Verlierer oder pleite und so weiter. Hat der Prophet sallallahu alaihi wa gesagt, nein. Al-Muflisu min Ummati. Der Muflis in meiner Umma ist derjenige, der Yawm al-Qiyamah mit großen Taten kommt. Der hat sehr guten Taten, Werke gemacht auf dieser Erde, wie Berge. Gebet, Fasten, Zakat, Hajj, Jihad, vielleicht viele gute Taten gemacht auf dieser Erde. Aber ihr werdet kommen, Yawm al-Qiyamah. Er hat, dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, وَيَأْتِي وَقَدْ شَتَمَ هَذَا. Ja, und er kommt, er hat diesen Person beschimpft. Und diesen Person was Schlimmes gesagt. Und er hat Geld von dem geklaut. Und er hat dem gehauen. Und er wird von seinen guten Taten diese ganze Unrecht, was er getan hat, zurückzahlen. Mit seinen guten Taten, da gibt es kein Geld mehr. Dann er gibt den anderen, oder wem er Unrecht getan hat, zurück, bis er keine Hasanat mehr hat. Aber es gibt doch Leute, die immer noch sein Recht nicht bekommen haben. Wie wird er dann zurückbekommen? Wenn er keine gute Hasanat mehr hat, er wird von den schlechten Taten von anderen Leuten auf sich, auf seinen Rücken nehmen, bis er, wal'iyadu billah, in den Hülle reingeworfen wird. So, du werdest dein Recht bekommen ohne Zweifel. Entweder du möchtest dein Recht auf dieser Erde und du bekommst es. Wenn du sagst, oh Allah, er hat mit meiner Tochter so und so gemacht. Oh Allah, mach mit seiner Tochter oder lass jemand mit seiner Tochter so und so machen. Allah wird deine Dua erhören. Und er wird es auf jeden Fall, diese Strafe bekommen auf dieser Erde. Und das daran verzweifeln wir nicht. Aber wenn du sagst, okay, ich möchte mein Recht nicht auf dieser Erde haben, ich möchte mein Recht Yawm al-Qiyamah haben, ich möchte viel Hasanat haben, dann bekommst du dein Recht Yawm al-Qiyamah. Jemand kam zum Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, manche Gelehrte sagen, das ist der fünfte Khalifa gewesen von den Muslimen, hat gesagt, Ya Amir al-Mu'minin, ja, ich möchte mich beschweren wegen jemand, der mir Unrecht getan hat. Der redet über meine Familie und tut mir Unrecht. Dann sagt er zu ihm, Umar bin Abdul Aziz, er gibt einen Ratschlag, sagt, Wallahi, es ist besser für dich, dass du so Allah triffst und diesem Person dir Unrecht getan hat, als du dein Unrecht, also diesem Recht, auf diese Erde bekommst. Du hast es bekommen und? Stell dir vor, jemand hat von dir Geld geklaut. Du hast es das Geld bekommen. Fertig. Dieses Geld werdest du ausgeben und wieder weg. Aber wenn du dein Recht Yawm al-Qiyamah suchst, da werdest du nur mit guten Taten bekommen. Darum diesem Sahaba und so weiter und Tabi'in, die haben das verstanden. Hassan al-Basri, einer von den großen Nachfolger von den Sahaba, also Tabi'in, radiyallahu anhu wa ardah, sagte, yani wo er gehört hat, dass jemand über ihn gelästert hat. Erstmal in einem Athar, dass jemand kam zu ihm, sagte, wärest du gestern in den Sitzung von so und so? Sagte, und was ist in der Sitzung von so und so? Habe ich was verpasst? Eine Dhikr-Sitzung gewesen, eine Ilm-Sitzung gewesen, so weiter. Nein, sagte, nein. Der hat über dich gelästert. Sagte, A'udhu Billah, Allah hat niemanden geschickt aus, oder dieses Shaitan, La'anahullah, hat niemanden geschickt, außer dich, dieses Nachricht mir zu geben. Fürchte Allah und geh zurück. Hat ihm rausgeschmissen. Und das sollten wir normalerweise heutzutage machen. Wenn ein Bruder kommt zu dir und lästert über einen anderen, sag, fürchte Allah, ich möchte gar nicht zuhören. Ich möchte gar nicht zuhören. Und so, was hat er gemacht danach? Der hat einen Teller Datteln genommen und zu dieser Person gegangen. Hat geklopft, hat gesagt, das ist dein Geschenk. Sagte, warum? Sagte, weil du über mich gelästert hast. Ich möchte dir ein Geschenk geben. Und in einer anderen Athar, jemand kam zu ihm, sagte zu Hasan al-Basri, ich habe gehört, dass du über mich gelästert hast. Sagte, nein, Wallahi, ich liebe dich nicht so sehr wie meine Mutter, dass ich über dich läster. Weil er weiß, dass er mit Hasanat zurückzahlen muss. Sagte, wenn ich läster, dann läster ich über meine Mutter und meinen Vater. Damit die Hasanat bekommen, Yawm al-Qiyamah, und nicht über dich. So, liebe Geschwister, die Sahaba und Tabi'in hatten Angst gehabt für diese Sache. In Zeit von einem Khalifa, er war auf Mimbar, dann kam jemand, sagte zu ihm, denke an den Tag der Rufer, Muazzin. Dann sagte der Khalifa, was ist denn Tag Muazzin, yani? Ja. Dann, wo er ausgestiegen ist auf Mimbar, hat ihn gerufen, sagte, was ist mit diesem Tag? Welcher Tag meinst du? Sagte, an Tag, in dem Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقَّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقَّا قَالُوا بَلَى فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَلَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. Er hat dieses Vers ausgesprochen und sagte, denke an diesen Tag, oder mit diesem Tag meine ich damit, die Insassen des Paradiesgartens rufen die Insassen das Höhlenfeuer, wir haben gefunden, dass das, was unser Herr uns versprochen hat, wahr ist. Habt auch ihr gefunden, dass das, was euer Herr versprochen hat, wahr ist? Sie sagen ja. Dann ruft einer Rufer unter ihnen aus, Allahs Fluch kommt über die Ungerechten. Wo er das gehört hat, hat gesagt, bestimmt, hat sofort verstanden, hat gesagt, wer hat dir Unrecht getan? Dann sagte einer von deinen Wakil, einer von deinen Mitarbeitern, die haben von mir eine Erde genommen. Und das ist mein Recht. Der hat sofort einen Brief geschrieben an seine Mitarbeiter, dass dieses Erde zurückgeben und noch dazu noch eine Erde als Geschenk geben. Na. Weil die hatten Angst gehabt von diesem Tag. Ich glaube, wie gesagt, liebe Geschwister, die Sahaba und Tabi'in, und die Nachfolger und die rechtschaffenen Männer hatten Angst gehabt, jemandem Unrecht zu tun. Die hatten Angst gehabt von einem Tag, in dem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعَ. An denen die Ungerechten weder einen warmherzigen Freund noch einen Vorsprache haben, an dem oder dem man gehorchen kann, gehorchen würde. Von diesem Tag hatten die Angst gehabt, darum haben die immer sich davon ferngehalten, jemandem Unrecht zu tun. Das ist deine zweite Recht. Entweder du sagst, ich möchte mein Recht auf diese Erde haben und ich klage ihm ein oder ich zeige ihn ein. Oder ich haue ihm, wie er mich gehauen hat, aber dann habe ich kein Recht, Yawm al-Qiyamah, was zu bekommen. Ich kann nicht wieder sagen, Yawm al-Qiyamah, der hat mir Unrecht getan, ich möchte meine Rechte haben und so weiter. Oder du sagst, auf dieser Erde möchte ich von dir nichts haben, ich möchte mein Recht, Yawm al-Qiyamah, haben. Das ist natürlich besser als die erste Lösung. Aber es gibt doch eine andere Lösung, subhanallah al-Azim, was unser Thema ist normalerweise, der besser als die erste und die zweite ist. Und zwar, das ist den Vergeben. Sagen, ich habe dir vergeben und verzeihen in Dunya und in Akhirah. Du werdest noch mehr Ajr bekommen als die Erste. Sowieso Erste bist du Verlierer. Du hast nur dein Recht bekommen, aber du hast es verloren. Du hast viele Ajr verpasst. Darum, es gibt eine Hikma oder eine Weisheit, Gespräch, yani. Sag, verliere nicht zweimal. Einmal, du hast es wegen, weil diese Person dir Unrecht getan hat. Und zweites Mal, weil du dein Recht von ihm bekommen hast auf dieser Erde. Das heißt, du hast viel Ajr verpasst. Es werdest du auf jeden Fall noch mehr und viele Ajr bekommen, indem du diesen Person auf dieser Erde verzeihst und vergibst. Was ist der Beweis dafür? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ Allahu Akbar. وَإِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ Die Vergeltung für eine böse Tat ist etwas gleiches Böses. Wer aber verzeiht und Besserung bringt, dessen Lohn obliegt Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah alayhi. Du werdest ja um Al-Qiyamah, weil jeder hat seine Kosten, yani jeder hat seinen Preis. Ich meine, wenn jemand über dich gelästert hat, dann bekommst du so viel Belohn, wie er dir Unrecht getan hat. Aber wenn du ihm verzeihst, vergibst, du sagst, oh Allah, du bist meine Zeuge, dass ich diesen Person wieder, yani werde ich nicht mein Recht suchen, yani bei ihm oder von ihm mein Recht wollen, weder in Dunya noch in Akhira, dann deine Ajr wird bei Allah subhanahu wa ta'ala sein. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ Noch besser als die Erste und als die Zweite. Darum sagt diesen Weisheit Gespräch, yani, لا تخسر بسبب الظالم مرتين. Ja? Verliere nicht wegen Ungerechter zweimal. Einmal, der dir Unrecht getan hat und einmal, dass du von ihm dein Recht bekommen hast. Das ist eine Fursa oder eine Situation, wo man auf jeden Fall ausnutzen muss. Wenn jemand dir Unrecht getan hat, dann sollst du das ausnutzen und das Yawm al-Qiyamah wollen. Das ist natürlich besser als die erste Lösung und als die zweite Lösung. Aber die erste Lösung und zweite Lösung ist dein Recht. Kann keiner dich davon fernhalten oder hindern. Mach das nicht. Nein, du hast das Recht, dein Recht auf diese Erde bekommen, oder du möchtest das nicht und möchtest Yawm al-Qiyamah von ihm bekommen wieder, oder du sagst, oh Allah, ich habe ihm verzeihen und vergeben. Und das ist natürlich die beste Lösung, was man auf jeden Fall suchen kann. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, jeder von uns kennt die Geschichte, oder meistens kennt die Geschichte von Aisha radiallahu anha fi Haditha al-Ifk, wo Allah subhanahu wa ta'ala den Gläubigen geprüft hat und getestet hat, subhanahu wa ta'ala. Da manche Heuchler und manche auch leider von unter den Muslimen auch haben Fehler gemacht und haben über die Frau von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Aisha, schlecht geredet, haben gesagt, sie hat eine Zina begonnen und so weiter, waliyadu billah. Unter denen war jemand, der war selber unter den Unterstützung von Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu wa arda. Abu Bakr as-Siddiq war jemanden am Unterstützen, Geld geben und so weiter. Wo er das gehört hat und wo es offenbaren gekommen ist, dass Aisha radiallahu anha bari'a ist und dass sie nicht sowas getan hat und so weiter, dann war Abu Bakr as-Siddiq sauer. Wie jeder Mensch sauer wird, sagte, Wallahi, ich werde nicht mehr dich unterstützen. Aber schaut, ihr liebe Geschwister, wo er den Ayat gehört hat, dieses Vers gehört hat, sofort, was er gesagt hat, subhanallah al-Azim. Sagte, Wallahi, liebe Geschwister, in einem Stadt, also wo ich früher gewohnt habe, 20.000 mussten die 17.000 an den Anwalt bezahlen und 3.000 an Gericht. Wegen zwei Familien, die in der Moschee gekämpft haben und einander nicht verzeiht haben und bis sie zum Gericht gegangen sind und jetzt mussten die 20.000 an Anwalt und Gericht bezahlen. Subhanallah, die Muslime spenden, um den Moschee zu verbreiten oder eine andere Moschee zu bauen und so weiter. Und die Leute machen Gericht und Anzeige und holen Polizei, da darf nicht hier beten, Hausverbot und so weiter. Bis die 20.000 bezahlen müssen jetzt. 17.000 an Anwalt. Und die lachen die Muslime aus. Subhanallah, sind unter sich, die zeigen einander und wir verdienen Geld. Obwohl die haben eine Lösung. Wallahi, ich habe in einem von den Mann, oder der den Anzeige gemacht hat, Ich habe diesen Vers gelesen, subhanallah, möchtest du dafür nicht Paradies haben? Einfach vergeben und verzeihen und lösch diese ganze Sache in deinem Kopf. Sagte, Wallahi, ist es schwer. Ja, Achi, was könnte schöner und größer und gewaltiger sein als Paradies? Was gibt es überhaupt schwer? Ist es wirklich manchmal mit kleinen Taten, kommt man ins Paradies mit kleinen Taten rein? Und man schätzt das nicht, subhanallah. Und diese Tat braucht nicht von dir Anstrengung. Einfach mit deinem Herz sagst du, Allah, ich habe diesen Person vergeben. Subhanallah, das ist die beste Lösung, sagt der Prophet in einem Hadith. Ar-Ruhama irhamuhum ar-Rahman. Diejenigen, die Menschen auf dieser Erde erbarmen, oder irhamu man fil ard, irhamukum man fil sama. Erbarmt diejenigen, die auf der Erde sind, so wird alle Erbarmer, der in der Himmel ist, euch erbarmen. Möchtest du nicht, dass Allah dich erbarmt und dir vergibt? So vergebe deine Bruder, vergebe deine Schwester. Wallahi, ist es wallahi so schwer, wenn wir hören, ein Bruder redet nicht mit seinem Vater, mit eigenem Bruder. Ich kenne eine Familie, die Brüder reden nicht miteinander seit Jahren. Warum? Weil den Bruder, der Sohn von ihm hat die Tochter von ihm geheiratet, haben sich nicht verstanden und so weiter, hat ihm geschieden und so weiter. Jetzt reden nicht miteinander, wegen Kinder. Subhanallah al-Azim. Wo Abu Bakr al-Siddiq diesen Vers gehört hat, Allah subhanahu wa ta'ala offenbarte, وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ Subhanallah al-Azim. Abu Bakr al-Siddiq sofort sagte, بَلَا أُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِي. Das ist der Tag, wo man es beweisen kann. Deine Liebe zu Allah und dass du die liebst, dass Allah dir vergibt. Wo er das gehört hat, indem Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Vers sagte, und es sollen diejenigen von euch, die Überfluss und Wohlstand besitzen, nicht schwören. Sie würden den Verwandten, den Armen und diejenigen, die auf Allahs Weg aufgewandert sind, nicht mehr geben, sondern sie sollen verzeihen und nachsichtig sein. Liebt er es selbst nicht, dass Allah euch vergibt? Subhanallah al-Azim. Das ist eine Frage an jeden, der sagt, ich möchte nicht meinem Bruder verzeihen. Ich möchte mein Recht von ihm haben auf dieser Erde. Diese Frage an dich. Liebt Allah subhanahu wa ta'ala, fragt dich. Liebt ihr es selbst nicht, dass Allah euch vergibt? Entweder du sagst, ja, ich möchte oder ich liebe, dass Allah mir vergibt. Ich habe meine Brüder und Schwester. Jeder, der mir Unrecht getan hat auf dieser Erde bis diesem Moment, habe ich vergeben für Allah subhanahu wa ta'ala. So kann ich mir beweisen, meine Absicht und meine Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala und meine Liebe, dass Allah meine Sünde vergibt. Oder ich sage, wie diesem Mann Bruder gesagt hat, Wallahi, ist es schwer. Ist es schwer zu vergeben. Ja, Achi, liebst du es nicht, dass Allah dir vergibt? So Abu Bakr al-Siddiq sofort sagte, doch, ich liebe, dass Allah mir vergibt. Das ist der Beweis, dass ich das liebe. Und schaut ihr, subhanallah, das ist eine Eigenschaft von den Propheten auch. Muhammad s.a.w. überliefert, also es gibt einen Hadith bei Sahih Bukhari, in dem Allah sagt, ich habe einen Prophet gesehen, der seine, oder er hat über einen Prophet erzählt, dass die seine Volk diesen Prophet gehauen haben und verletzt haben und erlöscht oder er macht von seinem Gesicht Blut und von seinem Körper Blut sauber aus, ja, sauber, und er sagt, Allahumma ghfir li qawmi fa innahum la ya'lam. O Allah, vergib meine Volk, die sind unwissen. Er macht Blut sauber, seine Volk haben ihm gehauen und verletzt. Er macht den Blut sauber und er sagt, O Allah, vergebe meine Volk, die sind unwissend. Subhanallah al-Azim. Und einem Hadith, der auch sehr bekannt ist unter den Muslimen, in dem Prophet s.a.w. war am Sitzen. Möchtest du auch wie diese Person sein? So versuche, diesen Hadith zu praktizieren. Und dafür musst du nicht sich anstrengen. Dafür musst du nicht täglich 200 Rik'a verrichten oder täglich den Koran durchlesen. Einfach eine kleine Tat, wenn du schlafen gehst. Schau mal, Muhammad sallallahu sagt zu seiner Sahaba, sagt, kommt jetzt jemand rein, der Paradiesbewohner ist. Alle schauen, ach, die wollen jemanden sehen aus Paradiesbewohner, wie er es aussieht, wie er im Paradies tretet und wie er diese Stelle bekommen hat, mit welcher Tat. Schauen, sie sehen einen Mann, keiner kennt ihn. Und dann, nächster Tag, kam das gleiche Mann und der Prophet sallallahu sagt das gleiche. Dritter Tag, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das gleiche, kommt das gleiche Mann. Einer von den Sahaba geht diesem Mann folgen, weil die wollen Paradies, ja, die haben immer bewiesen, dass die Paradies wollen. Und da sollen wir uns diese Frage stellen, was ist mein Ziel auf dieser Erde? Was möchte ich überhaupt erreichen? Möchte ich das Paradies? Oder möchte ich einfach einigen Leuten zufriedenstellen? Und dass sie mich sehen, dass ich bete oder verrechte oder dass ich rede oder Koran lese und so weiter und so fort. Oder möchte ich, dass Allah mir vergibt. Und jeden Weg, den ich höre, den zu Paradies führt, muss ich sofort, ohne dran zu denken, sofort zu diesem Weg gehen und dieses Tat tun. Oder schauen, wie er diesen Stelle bekommen hat im Paradies. Dann der Sahabe bei ihm 3 Tage übernachtet. Nur zu sehen, was von einem Tat macht diese Person, der diesen Stelle bekommen hat. Dass Muhammad sallallahu auf dieser Erde sagt, das ist einer Bewohner des Paradies. Dann sagte er, Abdullah ibn Umar, sagte, ich habe nicht gesehen, dass er vieles tut. Ja, ich mache mehr, ich lese Koran mehr als ihm. Ich verrichte Nachtsgebet mehr als ihm. Ich tue viel mehr Ibadah als ihm. Dann sagte am Ende, das ist eine lange Überlieferung, die Zeit ist knapp, der sagte zu ihm am Ende, sagte, Subhanallah, ich wollte nur schauen, was du von einem Tat machst, der dich zu diesem Stelle gebracht hat, dass Muhammad sallallahu sagt, du bist ein Bewohner des Paradies. 3 Tage hintereinander kommst du in eine Moschee rein. Sagte, Wallahi, ma hiya illa ma ra'ayt. Das ist, was du gesehen hast. Außer, ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. سبحان الله العظيم. Er sagt, ich trage in meinem Herz keinen Betrug gegenüber irgendeinem Muslim und ich habe keinen Neid über irgendeinen Muslim, dass Allah ihm einen Khair gegeben hat. Dann sagte Abdullah, das ist was du machst und dir diesen Stufe gegeben hat. Heutzutage, wenn wir sehen, jemand ein dickes Auto fährt, oh, boah, was von einem Auto fährt, bestimmt arbeiten Drogen oder so. Ja, oh, was von Haus gebaut hat. Subhanallah, warum hast du Neid? Allah hat ihm gegeben und hat dir das gegeben. So wie Subhanahu wa ta'ala manche Eltern nur Sohn gibt und manche nur Tochter und manche bekommen beide und manche bekommen gar nichts. Allah ist derjenige, der verteilt. Warum hast du Neid? So mit einem Tat, die nicht viel Anstrengung braucht. Ein Tat von Herz hat diese Stufe erreicht. So, inshallah, kurz Zusammenfassung. Wir haben 3 Fall, wenn wir jemand uns Unrecht tut, entweder wir bekommen unser Recht auf dieser Erde, aber wir haben kein Recht mehr, Yawm al-Qiyamah zu sagen, ich möchte mein Recht haben. Oder wir sagen auf dieser Erde, wir wollen von dir nichts. Ich möchte meine Recht, Yawm al-Qiyamah haben. Das ist auch dein Recht, kann dir keiner es verbieten. Aber es gibt eine 3. Lösung. Die beste Lösung ist, dass du sagst, ich habe diesen Person vergeben, oh Allah, so vergebe ihm. Allah wird dir auch Yawm al-Qiyamah vergeben. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, subhanakallahum bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu.